krass, Nico, ey, ist überkrass, krass. Ey, guck mal hier, guck mal, Was macht er da? Das ist ein Doppelreim hab ich geschrieben, Oh, fett, fett, fett! Ja, fett, fett! Nimm mal gleich auf, schnell! Warte, warte, ich mach Rekord! Okay, warte. Doppelreim, ist krasser Doppelreim. Hau rein, ich muss das aufmachen! Ich komm nicht auf den Takt, Alter, warte, warte! 1, 2, 3! Nochmal, nochmal! 1, 2, 3! 3003, wir brauchen uns halb! Oh Mann! Okay! Ich hab gar nicht aufgenommen, Mann, scheiße, den Flavor! Den Flavor krieg ich nicht mehr hin! Scheiße! Scheiße!